dein Glas. Der Tod steht auf der Schwelle, dein Leben hängt nur noch an einem Haar. Ihr steht nur da, rührt sich nicht von der Stelle, lässt dir noch Zeit, vielleicht ein halbes Jahr. Wehr dich nicht, Moritz, es geht zu Ende. Sieh deine Hände, halten die Geige, sing, wie schön es damals war. Halten die Geige, sing, wie schön es damals war. Dich fest in ihren Klauen, von deiner Stirn rinnt schon der Todesschweiß. Verklebt dein Haar und tropft von deinen Brauen. Die Wangen hohn, sie glänzen fiebrig heiß, die Brust so mager und eingefallen. Finger wie Krallen, trink noch ein Glas, vielleicht hilft das. Wer weiß, trink noch ein Glas, vielleicht hilft das, wer weiß. Der Husten platzt aus deiner wunden Lunge, hast du nicht doch ein wenig abgebaut? Gib's zu und trink, netz die belegte Zunge, hast du im Spiegel angeschaut. Du wirst den Anblick leichter ertragen. Mit Schnaps im Magen, falls es dir danach vor dir selbst ist.